Der Gärtner. Fünf Meilen vom Trubel der Stadt London entfernt gab es eine kleine Stadt, ruhig, üppig und schön, wo große Adlige und Minister ihre Sommervillen hatten. Dies ist die Geschichte des berühmtesten Herrenhauses von allen. Eines, das jenseits jeder Vorstellungskraft schön war. Ihr Gärtner Larsen manikürte den Rasen präzise. Seine unerbittliche Leidenschaft für den Gartenbau sorgte dafür, dass seltene Blumen die steinigen Wege säumten und die klaren Steinmauern bedeckten. Köstliches Obst, was in den großen Trauben am starken, stoischen Bäumen hing, und das beste Gemüse im aufwendigen Gemüsegarten mit den seltensten Pflanzen im weitläufigen Gewächshaus wuchs. Diese Villa war ein Zeichen von natürlicher Schönheit. Und die Besitzer waren stolz darauf. Sie waren sich sicher, das Anwesen jeden Sommer zu besuchen. Was für ein schönes Anwesen haben wir. Oh, die Mühe, die wir aufwenden müssen, um sie zu erhalten. Aber es ist die harte Arbeit wert. Schließlich trägt das Anwesen den Namen unserer Familie. Was auch immer wir tun, ist wenig im Vergleich zu der Ehre, die uns unser Anwesen bringt. Eure Lordschaft, Sir. Willkommen. Hallo, Larsen. Was hast du dieses Jahr für uns? Sir, ich kümmere mich seit über 5 Jahren um indische Mangos. Die Frucht erfordert eine besondere Art von Boden und spezielle Bewässerungsverfahren. Ich habe monatelang studiert, wie man es anbaut, aber... Das ist genug, Larsen. Haben wir eine Ernte? Oh, ja, hier ist sie. Ich habe die besten für Sie ausgewählt. Ich habe sie selbst ausgesucht. Perfekte Form und perfekte Größe. Ich wünschte, Sie hätten sie abgewaschen, Larsen. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade nach diesen neuen Radieschen aus Frankreich gesucht. Schneide sie an und lass uns sehen, ob Larsens indische Mangos gut sind. Du hättest sie schon längst ernten sollen, Larsen. Es tut mir leid, Ma'am. Ich werde... Einfach abspülen. Sind sie gut, Sir? Ma'am? Sie sind ganz in Ordnung. Sir, seine Lordschaft Lord Cornwall ist hier, um Sie zu sehen. Oh, schick ihn ein. Ich bin bereits hier, mein Freund. Hallo, es ist schön, dich zu sehen. Sind das indische Mangos? Nun? Diese sind köstlich. Das Beste, was ich je hatte. Wann bist du nach Indien gefahren? Diese kommen nicht aus Indien. Larsen hat es geschafft, sie direkt hier auf unserem Anwesen anzubauen. Larsen, du bist ein Wunderheiler. Larsen, hast du keine Arbeit im Garten? Oh, ja, Ma'am. Meine Radieschen, sagte ich. Sie können jetzt in den Garten gehen, Larsen. Ich sage dir, es ist so anstrengend, das Anwesen so zu erhalten, ja? Ich werde so müde. Nun, ich bin hier, um euch zu einem Treffen morgen Abend einzuladen. Ich hoffe, ihr könnt es einrichten. Es wird mir ein Vergnügen sein, Lord Cornwall. Wir werden dort sein. Und darf ich ein paar Mangos nehmen? Larsen ist ein wahrer Meister. Es ist nicht Larsen, sondern der Segen unserer Vorfahren auf diesem Land. Nimm so viele Mangos, wie du willst. Ich werde sie sofort einpacken lassen. In der nächsten Nacht gingen der Lord und die Lady zu Lord Cornwalls Haus. Dort wurden den Gästen Äpfel und Birnen serviert. Wirklich die köstlichsten, die ein Gast je gegessen hatte. Ein üppiges Essen. Wahrlich, die Äpfel und Birnen sind sehr lecker. Sind die von deinem Anwesen? Wer ist euer Gärtner, Lord Cornwall? Oh, ich habe keinen Gärtner. Ich suche einen. Diese sind von dem Obsthändler John auf dem lokalen Marktplatz. Er sagte, er hätte die Früchte extra für heute Abend bekommen. Nun, der Obsthändler kennt seine Frucht gut. Absolut exotisch. Wir hätten solche Früchte von eurem Garten erwartet, Lord Maxwell. Lord Maxwell ging beleidigt nach Hause. Bitte, Larsen, mich sofort zu sehen. Ja, Sir. Larsen muss wirklich eine bessere Arbeit im Garten leisten. Sie haben nach mir gefragt, Eure Lordschaft? Nun, wir hatten gerade die schönsten und köstlichsten Äpfel und Birnen bei Lord Cornwall. Du musst zum Obsthändler gehen, ein gewisser John vom lokalen Markt, und ihn fragen, woher er die Früchte hat. Und dann lerne von jedem Bauern, wie er sie dazu gebracht hat, so köstlich zu schmecken. John vom lokalen Markt? Nun, ich habe ihm erst heute Morgen eine Ladung verkauft. Er sagte, er wolle Äpfel und Birnen für ein ganz besonderes Treffen heute Abend. Ich hatte keine Ahnung, dass es das gleiche Zusammenkommen war, zu dem Sie wollten. Diese Äpfel und Birnen kamen also aus unserem Garten? Bitte beweise es. Oh, ja. Hier ist der Lieferschein, Sir. Ich hatte eine spezielle Kombination aus Erde und Gülle ausprobiert, um die Frucht größer und saftiger zu kriegen und... Larsen, vielleicht hätten wir sie gern zuerst probiert. Aber ich habe sie das letzte Mal serviert, als sie hier waren. Und sie sagten, sie seien ganz in Ordnung. Genug. Jetzt hole uns noch mehr von den Früchten und wir werden Körbe mit ihnen an alle unsere Freunde schicken und ihnen sagen, dass sie aus unserem Garten stammen, durch den Segen unserer Vorfahren. Wahrhaftig, Larsen, du solltest bei diesen Dingen vorsichtig sein. Ah, fahren Sie nun fort. Larsen, du arbeitest Tag und Nacht hier im Garten. Es ist deinetwegen, dass der Garten das schönste Anwesen im ganzen Land ist. Und doch haben sie kein Wort des Lobes für dich. Alles eingepackt. Jetzt kann ich mich um die blauen Lotusblumen kümmern. Blauer Lotus? Ja, und mach dir keine allzu großen Sorgen. Solange sie mich im Garten tun lassen, was ich will, geht es mir gut. Am nächsten Morgen erhielt Lord Maxwell eine dringende Nachricht. Der König und die Prinzessin wollten, dass er sofort in den Palast kommen sollte, um wichtige Geschäfte zu erledigen. Was ist denn, Schatz? Der König und die Prinzessin haben mich sofort in den Palast gebeten, wegen der Alabama-Geschäfte. Dann musst du jetzt sofort fahren. Ich helfe dir beim Packen. Sollte ich nicht ein Geschenk für die Prinzessin mitnehmen? Aber wirst du Zeit haben, etwas für sie zu besorgen? Die Prinzessin ist eine Kennerin seltener Blumen. Ruf Larsen zu mir. Also wurde Larsen gebeten, eine seltene Blume aus dem Garten zu holen, und er gab Lord Maxwell seine blaue Lotusblume. Bist du sicher, dass sie selten ist? Oh ja, Eure Lordschaft. Sie ist nur in den hohen Bergen Indiens und Tibets zu finden. Aber ich... Genug. Larsen, die Melonen! Melonen? Ja, der königliche Koch bat mich, ein paar Melonen zum Schloss zu schicken. Die königliche Familie hatte unsere Melonen letztes Jahr sehr genossen. Hast du Beweise? Oh, hier ist die Nachricht, die mir der königliche Koch heute Morgen geschickt hat, Sir. Du hättest uns sie kosten lassen sollen. Das habe ich, Ma'am. Aber sie haben gesagt, dass es ihnen gut geht. Letzten Sommer scheiterte die Ernte des königlichen Gärtners. Also bat er mich um Melonen und präsentierte sie dem Koch und der Königsfamilie. Lass dich jetzt nicht verwirren. Du musst jetzt gehen, mein Lieber. Nun denn, meine Liebe, lass die Melonen in der Kutsche. Lord Maxwell überreichte der Prinzessin die Blume und sie war begeistert. Sie ließ die Blume in eine Kristallschale direkt in der Mitte des Konferenztisches legen. Aber ein eifersüchtiger Höfling sagte zu Lord Maxwell: Die Blume, die sie der Prinzessin gaben, ist gewöhnlich. Ist es so? Ihr dürft euch von Larsen nicht so täuschen lassen. Es gibt einen Gärtner, den ich kenne, der viel besser ist als Larsen. Sie sollten ihn stattdessen einstellen. Lord Maxwell war sehr wütend, als er hörte, was der Höfling gesagt hatte. Er ging zurück in sein Herrenhaus, um Larsen zu maßregeln. Als er das Herrenhaus erreichte, war Larsen im Garten und sprach mit Lady Maxwell. Larsen? Bitte lass mich diese alten toten Bäume absägen. Ich werde hier etwas Hafer anbauen. Viele Vögel werden dann zum Essen in den Garten kommen. Und der Garten wird voll von ihrem fröhlichen Geschwätz sein und mit ihren leuchtenden Farben lebendig werden. Diese Bäume waren schon immer da, Larson, verstehst du? Lange bevor du hierher gekommen bist. Du wirst sie nicht berühren. Aber, Sir, ich dachte... Vergiss nicht, Larson, dieser Garten gehört unserer Familie. Wie kannst du es wagen, selbst zu entscheiden? Es tut mir leid, Sir. Du wirst nicht mehr hier bleiben, denn der gute Höfling schickt einen anderen Gärtner zu uns und ihre Dienste werden nicht mehr benötigt. Sir! Du hast mir eine gewöhnliche Blume für die Prinzessin gegeben. Jetzt muss ich ihr einen Brief schreiben, um mich zu entschuldigen. Aber, Sir... Ich will mich nicht wiederholen. Verschwinde jetzt. So musste Larson das Herrenhaus und den schönen Garten, den er so viele Jahre lang mit solcher Liebe und Fürsorge gepflegt hatte, verlassen. In der Zwischenzeit schrieb Lord Maxwell ein Entschuldigungsschreiben an die Prinzessin. Eure Hoheit, ich bedauere zutiefst, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der blaue Lotus, den ich Ihnen bei meinem letzten Besuch im Palast präsentiert hatte, nicht selten ist, wie mir dort gesagt wurde. Ich entschuldige mich für das Versehen und hoffe, dass Sie mir verzeihen und verstehen werden, dass ich nicht die Absicht hatte, Fakten vor Ihnen absichtlich falsch darzustellen. Mit freundlichen Grüßen, Lord Maxwell. Lieber Lord Maxwell, ich weiß, dass die Blume, die Sie mir präsentiert haben, in der Tat eine seltene ist. Auch wenn sie in Indien und Tibet verbreitet ist, ist sie in unserem Teil der Welt sehr selten. Es ist wirklich unglaublich, dass es Ihrem Gärtner Larson gelungen ist, sie in unserem Klima wachsen zu lassen. Dafür muss man ihm applaudieren. Ich habe so viel über Ihr Anwesen und Larsons Garten gehört, dass ich ihn gerne besuchen würde. Da es in diesem Jahr schon spät ist, schlage ich einen Besuch im nächsten Sommer vor, wenn Sie es nicht in irgendeiner Weise stört. Mit freundlichen Grüßen, Prinzessin Flora. Es wurden große Vorbereitungen für den Besuch der Prinzessin getroffen. Neue Samen wurden beschafft, neue Blumen gekauft, alles mit dem neuen Gärtner. Für die Maxwells war es niemals Larsons Garten. Es war immer ihrer und ihrer allein. In der Zwischenzeit hatte Larson bei Lord Cornwall ein Zuhause gefunden und wirkte mit seiner Magie im Garten von Lord Cornwall. Ein Jahr verging, es war wieder Sommer und die Maxwells warteten auf den Besuch der Prinzessin. Die Prinzessin erreichte die kleine Stadt. Halt, Kutscher, halt! Ein Stück Hafer, von dem sich die Vögel ernähren können? Nur Larson konnte daran denken. Dies muss der Garten des guten Larson sein. Eure Hoheit, das Anwesen der Maxwells ist aber noch ein gutes Stück weit weg. Und ich bin sicher, dass dies das Gelände sein muss. Dies muss der schönste Garten des ganzen Landes sein. Es kann nur das Werk des guten Larson sein. Larson, bist du das? Ja! Ah, ich bin Prinzessin Flora. Prinzessin, es tut mir so leid, Ma'am. Ich muss mich waschen. Oh, es zeigt mir nur, mit welcher Leidenschaft du deine Arbeit machst. Hast du meine favorisierten Melonen? Ja, ich werde sie sofort herbringen. In der Zwischenzeit hatte der Kutscher eine Nachricht an Lord Maxwell geschickt, dass die Prinzessin angekommen sei. Sie eilten zu Lord Cornwalls Anwesen. Prinzessin Flora, Eure Hoheit, unser Anwesen ist ein wenig oberhalb des Hügels. Ist es das? Aber Larson ist hier. Dann wurde Prinzessin Flora erzählt, wie Larson dazu gebracht worden war, zu gehen, nachdem er der Prinzessin eine gewöhnliche Blume gegeben hatte. Das hörte Prinzessin Flora. Doch sie war weise genug, um zu erkennen, dass die egoistischen Maxwells Larsen nie für sein großes Talent und seine Liebe zur Gartenarbeit geschätzt hatten. Sie beschloss, das zu korrigieren. Larsen, du bist ein wunderbar talentierter und leidenschaftlicher Gärtner. Und ich gebe dir einen eigenen Garten und eine eigene Villa, in der du alle Gartenarbeiten durchführen kannst, die du willst. Auf jede erdenkliche Weise. Und du wirst von der königlichen Schatzkammer bezahlt. Und alle, die deinen Garten sehen, sollen ihn Larsens Paradies nennen. Und so soll er im ganzen Land bekannt sein. Schließlich bekam Larsen doch noch die Anerkennung, die er verdiente.